5 gelangweilte Jungs aus besten Familien. Sie hielten unseren schlafenden Häuptling für einen Obdachlosen. Sie fuhren zur Tankstelle, um Cachaça zu kaufen. Sie übergossen Gaudino. Wir sind Krieger. Wir haben damals wieder... Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraço de anos luz, que nenhum sol aquece e o eco escuro esquece. Beleza pura, der brasilianische Song Troubadour Caetano Veloso. Ein Porträt von Karl Lippegaus. Brasilien, schreibt Caetano Veloso, ist wie ein Vater mit einem guten Herzen und ehrlichem Ruf, den wir respektieren, der aber kein Geld verdienen oder seinen Job nicht behalten kann. Ein Vater, der wunderbare Gelegenheiten verpasst, sich betrinkt und dafür Ärger einheimst. Das schreibt Caetano Veloso in seinem Buch Tropical Truth, das uns mit seinen Songs bis 22 Uhr durch dieses Porträt begleiten wird. Eu sou apenas velho baiano, fulano, Caetano, mano qualquer. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que é que tu vê, que é que tu quer, tu que é tão rainha, branquinha. Carioca de luz própria, luz só minha. Quando todos os seus rosas nus todinha, carnação da canção que compus, quem conduz, vem, seduz. Este mulato franzino, menino, destino de nunca ser homem, não. Este macaco complexo, este sexo equívoco, este mico leão, namorando a lua e repetindo, a lua é minha, branquinha, pororoquinha, guerreiro é rainha, de janeiro, do rio, do onde é, sozinha, mão no leme, pé no furacão, meu irmão. Neste mundo vão. Branquinha, pororoquinha, guerreira. Mein Name ist Caetano, weil ich am Tag des heiligen Cajetan zur Welt gekommen bin. Geboren wurde ich am 7. August 1942. Cajetan zu Ehren ließ meine Mutter Donna Cano, die 105 Jahre alt wurde, auch in meiner Abwesenheit alljährlich eine Messe feiern. Meine Heimatstadt Santo Amaro, der Purificação in Bahia, hatte keinen reichen und keine armen Leute. Die Stadt hatte ihren eigenen Stil. Jeder war auf natürliche Weise stolz darauf, ein Brasilianer zu sein. Die portugiesische Sprache empfanden wir als klar und schön. Ich hörte und lernte alles aus dem Radio. Aber schon von Kindheit an, als ich mir ein Wertesystem zu bilden begann, schob ich eine ganze Menge Müll beiseite. Caetano Veloso aus seinem erstaunlichen Album A Foreign Sound, ein fremder Klang von 2004. Musik. strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. In einer hochpolitisierten Studentenbewegung fungierte die MPB, die Musica Popular Brasileira, als eine Arena für wichtige Entscheidungen, die brasilianische Kultur und sogar die nationale Souveränität betraf. Bei den großen TV-Festivals der MPB interagierte die studentische Welt mit der der Fernsehzuschauer, die weitaus zahlreicher waren als die Plattenkäufer. Wir lebten in einer außergewöhnlich stimulierenden Epoche, was Sänger, Songschreiber und Musiker anging. Wir alle waren uns der Power der MPB bewusst, was noch gesteigert wurde durch die instinktive Ablehnung der Militärdiktatur. Eines schien die künstlerische Klasse zu vereinen: der Widerstand gegen die Militärs. Der bildende Künstler Elio G. Sica hatte den Begriff Tropicalia erfunden. Dann wurde daraus der Titel eines meiner Lieder. Você viu só que amor, nunca viu coisa assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Vem, sempre tem esse mar no olhar. Que vai ver, tem de ser. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Não parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então. Olha o céu, fala só, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Que passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Não parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então. Olha o céu, fala só, mas você vem. Deixa então, olha o céu, para o sol, mas você vem. Deixa então, olha o céu, para o sol, mas você vem. In meinem Heimatort Santo Amaro konnten sich Ende der 50er Jahre nur wenige für das amerikanische Leben des Rock'n'Roll und seinen Stil erwärmen, schreibt Caetano Veloso in seinem Buch Tropical Truth. Bald jedoch fanden Rock-Wettbewerbe in Rio und Salvador statt, umzingelt von der amerikanischen Massenkultur. Ich mochte sehr Frank Sinatra und Nat King Cole, zog aber Louis Armstrong vor. Ich betete Chet Baker an, Monk, Miles und Ray Charles. Ich hörte jedoch auch viel brasilianische Musik, alte und neue, zusammen mit Klängen aus Argentinien, Kuba und Mexiko. Was mich vom Rock und vom Impuls der Amerikanisierung fernhielt, war, dass sie für mich keine Spur von Rebellion aufzeigten. Que era um intelectual da minha geração até, que era diplomata, se chamava José Guilherme Melchior, que uma vez disse, se referindo a mim mesmo e às figuras da minha geração, ele disse, são uns subintelectuais de miolo mole. Eu gosto muito dessa classificação, é muito... Es gab mal einen Diplomaten aus meiner Generation, der auf mich und meine Kompagnons, die Tropicalistas, anspielte, als er uns, Zitat, diese subintellektuellen Schwachköpfe nannte. Ich mochte das eigentlich sehr als Klassifizierung unserer Truppe. Eu achei muito boa. Então, essa posição de subintelectual de miolo mole faz com que seja muito difícil a descrição da minha Formação, né? Eu sou um cara de baixa classe média de uma cidade do interior da Bahia, no Brasil, e estudei em colégios públicos sempre desde o primário, não havia jardim de infância na minha época, desde o primário, desde os 7 anos de idade até a universidade. E a universidade eu fiz os 2 primeiros anos, o primeiro inteiro e metade do segundo ano da faculdade de filosofia. Então, quer dizer, você veja que eu queria estudar filosofia e cheguei a estudar. Cursei o primeiro ano e comecei o segundo. E tinha interesse nisso e... Bom, eu tinha leituras diversas, mas tinha interesse em cinema, em música popular, muito interesse, mas não pensava que me profissionalizar em música popular. E pintava, né? Eu pintava. Subintellektuelle Schwachköpfe, weil diese Klassifizierung so auf mich passte, sagt Caetano Veloso, ist meine Herkunft nicht so leicht zu beschreiben. Ich könnte sagen, ich bin ein Individuum aus der unteren Mittelklasse und wurde geboren in einer Provinz von Bahia. Ich habe immer öffentliche Schulen besucht, habe ein Philosophiestudium an der Uni, aber nach 2 Jahren schon abgebrochen. Philosophie hat mich jedoch immer sehr interessiert, doch auch andere Gebiete wie Literatur und Kino und natürlich Musik. Obwohl ich nie daran dachte, Karriere als Musiker zu machen. Ich habe ja auch immer viel gemalt und gelesen, was ich immer noch tue, auch heute noch, obwohl ich ein desorganisierter Leser bin. Acho que eu vi numa canção de Madonna. When you look at me, I don't know who I am. E desentendi, pois comigo é você quem me olhando detona. A explosão de eu saber quem eu sou. Eu nunca imaginei que nesse mundo alguma vez alguém soubesse quem é. Mas se você me vê, seus olhos são mais do que meus. Pois amo e você ama. Então o indizível se divisa. E a luz de tantos céus inunda a mente. E no entanto, diferentemente de Osana e Condoleezza, eu não acredito em Deus. acho que eu vi numa canção de Madonna. When you look at me, I don't know who I am. E desentendi, pois comigo é você quem me olhando detona. A explosão de eu saber quem eu sou. Eu nunca imaginei que nesse mundo alguma vez alguém soubesse quem é. Mas se você me vê, seus olhos são mais do que meus. Pois amo e você ama. Então o indizível se divisa e a luz de tantos céus inunda a mente. E no entanto, diferentemente de Osama e Condoleezza, eu não acredito em Deus. Es hat mich nicht eingeschüchtert, wenn ich im Auditorium unseres Gymnasiums öffentlich singen musste. Ich hatte eine ganz gute Imitation des portugiesischen Akzents drauf und die für Fado-Sänger typischen Arabesken. Die Schönheit des Songs animierte die Zuhörer, sich selbst zu vergessen. Sie überschütteten mich mit Ovationen. Meine erste Komposition schrieb ich mit 9 Jahren. Es war ein Bajau in C-Moll, noch ohne Text. Erst mit 15 oder 16 begann ich wirklich ernsthaft Songs zu schreiben, obwohl anfangs noch ziemlich achtlos. In den 40er Jahren eroberten die schon seit 2 Dekaden sehr gefragten amerikanischen Filme und Songs das Leben in Brasilien. Es stimmt, dass amerikanische Musik bei uns immer sehr mit anderen konkurrierte, der kubanischen Rumba, dem argentinischen Tango und dem portugiesischen Fado. Wenngleich die brasilianische Musik die dauerhaft populärste bei uns blieb. Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de mim a gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu banho de você, arpia, aranha, sabedoria de rabinho, de redar, de redar. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua se manda, sai do meu sangue, sangue suga que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem me deu tanta fé. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia dele. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Eu vou viver sem você. Na luz desse dia D. Eu vou viver sem você. Beleza Pura, ein Porträt des brasilianischen Songtroubadours Caetano Veloso hier im Deutschlandfunk. Das war Now Angel aus seinem Album Livro von 1997. Bei dem steigenden Interesse an brasilianischer Musik dachte ich zuerst gar nicht daran, dass das auch meine Musik betreffen würde, sagt Veloso. Irgendwie ging ich immer davon aus, meine Songs seien nur was für Leute, die Portugiesisch verstehen. Es hat mich dann sehr überrascht, dass es auch ein Publikum dafür gibt, wenn es die Texte nicht versteht. Bom, eu não diria que eu estourei na Europa, não vejo isso, mas eu acho que há interesse crescente pela música brasileira que vem desde antes disso. E eu sempre achei difícil que esse interesse chegasse a me incluir, porque eu sempre supus que o que eu faço só interessasse a pessoas que falam português ou entendam português. E, no entanto, há pessoas que não falam uma palavra português que gostam da minha música, o que para mim foi uma grande surpresa. Wir interessierten uns sehr für italienische Filme, ihrer Seriosität wegen. Der Neorealismus und seine Ableger wurden uns durch die kommerziellen Kanäle präsentiert. In den gigantischen, glänzenden Bildern der Leinwand erkannten wir Teile unserer eigenen Realität wieder. Rockmusik fanden wir manchmal zu simpel. Für mich und viele andere Brasilianer war es der mächtige Sog der Bossa Nova, der uns in eine ganz andere Richtung driften ließ. Wir, die Tropicalistas, entschieden, dass alles eine Mixtur ergeben konnte, die lächerlichen Anflüge der Amerikanophilen, die naiven guten Absichten der Nationalisten, eine spezifisch brasilianische Form von Hinterwäldlertum sowie die nationale Avantgarde. Im wirklichen kulturellen Leben Brasiliens fanden wir unser Ferment. Ich war 17 und lebte immer noch in Santo Amaro, als ich zum ersten Mal João Gilberto hörte. Ein Freund vom Gymnasium wollte mir eine Platte vorspielen, die er irgendwie strange fand. Er meinte, Caetano, du stehst ja auf diesem verrückten Zeug. Diesen Typen solltest du dir mal anhören. Der singt total falsch. Das Orchester macht eine Sache und er eine andere. Cabeça grande, você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta seleteira já encheu sua mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxo, a cada macaco no seu galho. Xoxo, aí não me canso de falar. Xoxo, o meu galho é na Bahia. Xoxo, o seu é em outro lugar. Xoxo, a cada macaco no seu galho. Xoxo, eu não me canso de falar. Xoxo, o meu galho é na Bahia. Xoxo, o seu é em outro lugar. Se aborreça, meu sul da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta sem leiteira já encheu sua mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Lässt sich die direkte Resonanz und Wirkung beschreiben, die Bossa Nova in den 60er Jahren hatte. Nun, vor allem Nicht-Brasilianer sollten sich klar machen, wie ein solches Phänomen überhaupt entstehen konnte. Populäre Musik, die so sophisticated war, aus einem Land wie Brasilien. Wichtiger noch sind die große ästhetische Subtilität und Komplexität. Die tiefen Wurzeln der Samba verbunden mit Amerikas frischestem Cool Jazz. Was dabei herauskam, war unzweifelhaft brasilianisch, mit großen historischen Implikationen, basierend auf permanenter Innovation in der Samba-Szene. Wir, die Tropicalistas, mussten das Brasilien der Nationalisten zerstören, tiefer und tiefer schürfen und das Klischee widerlegen, wonach Brasilien ausschließlich mit Rio de Janeiro identifiziert wird. Ligia Clark, die große Künstlerin aus dem Minas Gerais, sagte mir einmal, Bahia verhalte sich zu Rio wie das Alte zum Neuen Testament. Für uns sollte Brasilien ein Super-Rio werden und Sao Paulifiziert. Das archaische Prä-Bahia und das futuristische Post-Brasilia. Nosso amor resplandecia sobre as águas que se movem. Ela foi a minha guia quando eu era alegre e jovem. Nosso ritmo, nosso brilho, nosso fruto do futuro. Tudo estava de manhã. Nosso sexo, nosso estilo, nosso reflexo do mundo, tudo esteve Itapuã. Itapuã, duas luas cheias, duas casas feias viram tudo, tudo. O inteiro de nós, Itapuã, duas lamas, algas, almas que amalgamas. Guardam todo, todo o cheiro de nós. Abaeté, essa areia branca, ninguém nos arranca. É o que em Deus nos fez. Nada estanca e ainda sou feliz. Itapuã, quando tu me faltas, tuas palmas altas mandam um vento a mim. Caime, Itapuã, o teu sol me queima e o meu verso teima em cantar teu nome. Teu nome sem fim, Abaeté, tudo meu. Dela em ti e eu sou feliz. Es gab eine Zeit, als Brasilien von Stefan Zweig und von anderen als Land der Zukunft beschrieben wurde. Von Stefan Zweig gab es ein Buch, das so hieß und das heute keiner mehr liest. Zuerst führte das zu patriotischen Exzessen bei den Nationalisten. Später war es dann nur noch ein Witz. Heutzutage wirkt der Ausdruck Land der Zukunft fast nur noch deprimierend. Viele Brasilianer haben das Gefühl, dass die Zukunft uns längst hinter sich gelassen hat. Ich überließ es dem Zufall, über meine Zukunft zu entscheiden. Hätte ich nicht die Musik gewählt, hätte 1965 die Musik mich erwählt. Trotz allem zeigte ich einigen Widerstand. Bei der ersten Station meiner Reise, einer Saison in Sao Paulo, sehnte ich mich furchtbar nach Bahia zurück. Eu penso que isso que estava contido nessa frase de Stefan Zweig não depende necessariamente de realização. É algo que está presente. Quer dizer, o Brasil como promessa é uma coisa muito rica e absolutamente maravilhosa. Quer dizer, nós somos um imenso país americano, mestiço, de língua portuguesa. Quer dizer, é uma óbvia obrigatoriedade de originalidade com relação à história. Ich meine nicht, dass Brasilien irgendeine Prophezeiung zu erfüllen hat. Es sollte darum gehen, das ewige Versprechen zu begreifen, dass Brasilien in sich diesen gewaltigen Reichtum birgt. Es ist ein riesiges Land in Amerika mit gemischter Population und alle sprechen Portugiesisch. Ich denke jedoch, Brasilien hat die Pflicht, originell zu sein, was seine spezifische Geschichte betrifft. Caetano Veloso. Para de ondular agora, cobra coral, a fim de que eu copie as cores com que te adornas, a fim de que eu faça um colar pra dar à minha amada, a fim de que tua beleza, teu langor, tua elegância reine sobre as cobras não corais. Para de ondular agora, cobra coral, a fim de que eu copie as cores com que te adoro. Yeah. Roberto Gil, der hier mitgesungen hat, ist ein dunkler Mulatte, so dunkel, dass sie ihn sogar in Bahia einen Schwarzen nennen. Ich bin ein hellhäutiger Mulatte, den sie in Sao Paulo einen Weißen nennen. Es war nun nicht so, dass mir Gil Unterricht in Harmonielehre oder Gitarre gab. Doch als ich ihn spielend und singend erlebte, zerstreute das meine ganzen Vorbehalte. Mit Gil konnte ich mein Wissen über Akkorde und Grifftechnik ausfeilen. Das himmlische Mysterium der Schönheit der Bossa Nova rückte für mich durch ihn in greifbare Nähe. Ich hatte die Befürchtung, wenn ich nur an der Oberfläche dieser Musik kratzte, würde ich dieses Wissen verwässern. Gil erklärte mir die Relationen zwischen den Akkorden, die Position der Finger und er lehrte mich die Harmonien ganzer Songs, fast beiläufig, im entspannten Dialog. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço que dara. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar. Canto e danço que dará. Pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço que dará. Meine eitlen Träume, das hinter mir zu lassen, was ich als meinen Beruf schon ausübte, um dafür zu studieren, Filme zu drehen oder Bücher zu schreiben, wichen alle zurück unter dem Schock von Gefängnis und anschließendem Exil in London. Ab dieser Zeit mangelte es mir an der Willensanstrengung, mein Schicksal noch zu ändern, schreibt Caetano Veloso in Tropical Truth, Music and Revolution in Brazil. Die Türklingel, die mich an jenem Morgen meiner Verhaftung aus dem Schlaf riss, als die Polizei bei uns eindrang und mich wegbrachte, dieser Klingelton hinterließ eine so tiefe innere Wunde, dass ich sogar im Londoner Stadtteil Chelsea im Exil noch jedes Mal zitterte, sobald jemand an der Tür schellte. Sie hörten Beleza Pura, ein Porträt des brasilianischen Songtroubadours Caetano Veloso von Karl Lippegaus. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío.